Herzlich willkommen zur Klingding-Sendung. Zur Klingding-Sendung heute wieder am dritten Freitag im Monat von 22 bis 0 Uhr mit aktueller Musik. Diesmal aus dem Blurred Edges Festival. Aufnahmen verschiedenster Art bei FSK 93.0 101,4 MHz im Kabel oder als Livestream bei www.fsk-hh.org und bei DAB+. Bei DAB+, wer das passende Radiogerät dafür hat. Heute Feature Nummer 3, Blurred Edges, das Festival, das gerade noch stattfindet. Heute sind, glaube ich, auch mehrere Konzerte am Abend. Morgen geht es dann noch weiter, morgen am 17. Ich gucke gerade mal in das Programm rein. 17. ist Samstag. Da gibt es um 18 Uhr ein Konzert in der St. Petri-Kirche in Altona, Schillerstraße 22, Mikoshi mit verschiedenen Kompositionen, mit Orgel, Mezzosopran, Klangskulpturen, Drums and Pipes, Percussion und Lesung. Das also morgen und dann um 20 Uhr im Künstlerhaus Faktor, Max Brauer Allee 229, Blaue Blume mit Wolfram Mayer, Anne Römer, FX Schröder, Hans-Christian Jänicke, Gerhard Fiedler und Skrollern Albert. Und am gleichen Zeitpunkt, 20 Uhr, im Westwerk spielt Elias mit Nelly Boyd, der Nelly Boyd-Kreis, mit Moxie Beidenneckel, Robert Engelbrecht, Jan Feddersen, Johann Popp. Einmal eine Improvisation von Elias. Und auch zur gleichen Zeit, aber am anderen Ort, Galerie 21 im Vorwerkstift, tritt Joe Glanz auf mit seinem Turntable-Programm. Und am Sonntag geht es weiter um 16 Uhr mit Stiefel, Knecht und Donnersberg in der Galerie Oberfett in der Billrothstraße 67. Am Sonntag um 18 Uhr, also zwei Stunden später, im Gedor Kunstforum der Piano Breakfast Club mit Bernhard Vograscher, Daria Carmina Josifova, Jennifer Heimer, Steven Tenoto, die waren letztes Mal in der Sendung und haben ihr Programm kurz vorgestellt, oder so kurz war es nicht. Zur gleichen Zeit in der Lutherkirche Bahrenfeld nochmal das Programm, das ich vorher schon angekündigt habe, Mikoshi Boiling Away 2 mit verschiedenen Stücken von Rikako Watanabe, Georg Ligeti, Janis Xenakis und Babette Koblenz. Und dann die letzte Veranstaltung, Sonopol Nummer 26, Komposition, Improvisation von Luise Volkmann, Dong Zhu, Christoph Funabashi, Felix May und Heiner Metzger. Das ist dann das letzte Konzert am Sonntag, den 18. Juni. Kurz das Programm, das ich heute zusammenstellen konnte, durch Einsendungen von Musikerinnen, die bei Blurred Edges mit Konzerten beteiligt waren. Ich hatte darum gebeten, über die Clusterliste, das ist so eine Newsletterliste des VMH, des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg, der auch das Blurred Edges Festival organisiert, also nicht kuratiert, sondern organisiert. Es ist ja ein Produzentenfestival, jeder ist für seine eigene Veranstaltung zuständig und gestaltet das Programm. Welche Aufnahmen hören wir heute? Einmal ist ein Studiogast da, mit dem ich gleich über sein Konzert sprechen werde, das ist Hannes Wienert. Herzlich willkommen. Hallo Hanna, vielen Dank für die Einladung. Klar, freut mich, dass ich wieder nicht allein bin im Studio. Das ist nicht so mein Fall. Hannes Wienert hat mit Carnage 7 am 10.06. in Stückwerke, das ist ein Raum in der Admiralitätsstraße 75, um 22 Uhr gespielt, zusammen mit Carla Genchi. Genki. Ich vergesse es auch mal. Okay. Und Björn Lücker. Und darüber gibt es mehrere Aufnahmen. Zwei davon haben wir jetzt drüber gesprochen, wollen wir anspielen. Und dann gibt es weitere Aufnahmen von Blurred Edges Konzerten von Criton Bayer, Roy Carroll, Andrew Levine vom 2.6. in Maria Magdalene, von Oblique Noir, aka Helge Kaul, am 2.6. in der Hörbar, von Schienenzeppelin, dem Projekt von Andrew Levine zusammen mit Rudi Fischer-Lehner, am 3.6. im Centro Soziale, Rum Snake mit Elena Victoria Pastor, Michael Steinhauser und David Huss. Am 4.6. in der Galerie Schrank. Dann ein Quartett, Chromatic Noise Collection, Jana de Treuer, Elena Kurgina, Dimitra Maria Pavlou und Victor Piano am 6.6. im Künstlerhaus Faktor. Zwei Aufnahmen von Frequenzgänge 98 mit Tom Deal, Marlies de Backer, Marina Cirino, Felicie Basileer, Caroline Cecilia Talone und Gunnar Letto am 8.6. im Künstlerhaus Faktor. Drei kurze Aufnahmen vom Tonart String Quartett am 9.6. im Westwerk und noch ein weiteres Konzert mit Tonart, mit dem Tonart Ensemble dann und Franziska Baumann am 11.6. im Künstlerhaus Faktor. Das also so der Überblick für die nächsten zwei Stunden. Ich kann schon jetzt ankündigen für alle, die vielleicht dachten, sie können Electronic Jam um 22 Uhr oder es ist ein Programm um 23 Uhr angekündigt. Electronic Jam wird heute nicht auflegen. Dafür gibt es eine Klingding-Nachtschleife, wo ich alle eingesandten Aufnahmen von Blood Edges zusammengestellt habe und das kann man dann die ganze Nacht über hören. Jetzt freue ich mich, dass Hannes Wiener im Studio ist. Wir müssen gerade noch mal abchecken. Ich habe das Gefühl, das Mikrofon ist nicht so das Allerbeste. Eine kleine Sprechprobe. Sprechprobe mal. Ja. 5/3 TCU. Wie? Dann das obere? Ja, nimm mal, versuch mal das andere. Kannst du runterziehen? Ja, also wir brauchen schon Orion. Hallo? Ja, das ist viel besser. Besser. Ja, das ist viel besser, ja. Hm. So vielleicht. Hm, sehr okay. Gut, ja. Gut, ich hatte ja schon angekündigt, du bist ein Musiker, der ein Konzert gemacht hat bei Blurred Edges. Wie kamst du eigentlich dazu? Das Konzert bei Blurred Edges zu machen? Ja. Ach Gott, ich spiele ja hier in Hamburg und auch natürlich in anderen Orten, aber seit kennen wir uns ja auch schon Anfang der 80er oder Ende der 70er Jahre improvisierte Musik. Wir haben ja damals auch Aktionen schon gemacht, da gab es diese ganzen Techniken, auch natürlich noch nicht wie heute. Aber ich bin eigentlich tätig seit vielen Jahrzehnten in diesem Bereich, hauptsächlich improvisierter Musik. Natürlich gibt es auch eigene Stücke, die ich in anderen Zusammenhängen, in verschiedensten Besetzungen dann auch aufführe. Größeres Orchester, Nocturne Chinoise mit Texten von chinesischen Dichtern aus der Tang-Dynastie zum Beispiel. Mit Björn Lücker zum Beispiel spiele ich schon seit sehr, sehr langer Zeit. Damals auch mit Peter Wilson, den wir ja noch kennen, der dann leider verstorben ist 2003. Und Carla Jenke habe ich kennengelernt vor auch schon einigen Jahren, also 6, 7 Jahren, glaube ich, in GEDOC, als sie mit Vlatko Kucanov gespielt hat und Pedro González Fernández und Luis Determann. Und die haben da ein Quartett gespielt und ich kam zu diesem Konzert und habe nach 10 Sekunden oder nach 5 Sekunden eigentlich gedacht, ja, mit der Carla muss ich irgendwie in Kontakt kommen und mal was mit ihr machen, weil mich das einfach so von ihrem Ausdruck her so interessiert hat und ihre Stimme, die ist Mezzosopranistin und sie spielte da auch Bass, E-Bass, aber so auf den, also wie so eine Art Brett auf die Beine gelegt und spielte das mit so Sticks. Und dann habe ich sie angesprochen am Konzert, dann hat sie gesagt, sie kommt eigentlich aus Bari ursprünglich, also aus Italien. Und ich war vor etlichen Jahren mit Peter Wilson damals beim Jazzfestival in Brindisi. Das war draußen in einer abenteuerlichen Situation, in einer großen Pizzeria. Unwahrscheinlich schöne Atmosphäre, schöne Landschaft. Und das war 30, 40 Kilometer ist es entfernt von Bari. Und da dachte ich, das ist eigentlich so kein Zufall. So, und dann kam er in Kontakt, dann habe ich sie mal eingeladen zu einem Konzert und seitdem machen wir eigentlich immer wieder regelmäßig Auftritte, wobei sie von dem wunderschönen Bari Apulien dann nach Holland gezogen ist. Dann hat sie hier auch in der Musikhochschule noch studiert mit dieser Gruppe Copeco. Das sagt ihr vielleicht auch noch was, das war. Ja, das ist so ein Austausch. So eine Art Stipendium-Gruppe gewesen von 7 Leuten, die aus verschiedensten Ländern kommen und dann war sie auch unter anderem nach Deutschland gekommen. Und hat hier noch eine Zeit lang studiert, auch bei Manfred Starnke, glaube ich, sogar zusammen, auch Komposition. Aber sie ist selbstständige freie Musikerin auch und spielt in verschiedenen Gruppen. Und wir haben auch so ein bisschen Faible für No-Wave-Musik der frühen 80er Jahre. Also das interessiert sie auch. Letztens bei ihr im Konzert von Thorsten Moore, das Sonic Youth gemacht hat. Also die ist da sehr breit aufgestellt vom Interesse her. Und also wir haben hier seit einigen Jahren diese, das, ich würde fast sagen, das ist ein Work-in-Progress-Gruppe oder so eine Art Projekt, Carnage. 7 war das jetzt, das heißt, es ist das 7. Konzert innerhalb der letzten Jahre gewesen, wo wir auch mal Gäste dazu eingeladen haben, wie Frau Colbert oder Tintin Patrona auch, die hat da mal mit uns gespielt. Und dieses Konzert war jetzt in einem wirklich sehr, sehr schönen Raum. Das ist genau die in dem Westwerk bei Wolfgang Stockmann und Carsten Dahne, der das Musikprogramm im Westwerk ja auch macht, seit vielen Jahren. Und das ist eine Art Hörspielstudio. Also der Raum ist eigentlich gar nicht so klein. Also der ist nur unterteilt jetzt mit 2 extra Räumen, die zum Teil so groß sind wie hier, dieser Raum jetzt hier, wo Aufnahmen gemacht werden und Instrumente auch stehen. Und der Hauptraum, der ist dann für Lesungen oder auch Konzerte. Also München Schauspieler kommen da auch hin und Wolfgang macht da mit denen Hörspiel. Aufnahmen und Platten. Und weswegen wir da gespielt haben, lag daran, weil ich letztes Jahr habe ich da auch gespielt, und zwar auch um so ein Nachtkonzert. Das ging jetzt diesmal nicht anders, wegen der Zeiten auch. Aber ich muss sagen, das waren auch Leute da. Es war wunderbar angenehm zu spielen. Wenn da 30 Leute sind, da 25, dann ist es auch gut besucht schon. Also voll der Raum. Mehr brauchst du dann eigentlich gar nicht. Und die Akustik ist sehr gut, die Aufnahmemöglichkeiten sind sofort da. Und das ist einfach eine angenehme Situation da. Für so ein Konzert. Und mich hat jetzt, als ich habe das hier von schon erzählt, da gab es einen Satz von dem mir bekannten Sopransaxophonisten, Komponisten Steve Lacy, den er mir mal gesagt hat, für 10 Sekunden Komposition hast du dein Leben lang Zeit, für 10 Sekunden Improvisation genau 10 Sekunden. Das war für mich so ein Satz, wie ich das vielleicht beschreiben kann, die Einstellung auch von meiner Seite zu Improvisation ist. Also ich habe da auch mal meine Haiku-Stücke zum Beispiel gespielt. Das war dann eine ganz andere Sache, auch mit Björn, einer Schauspielerin und einer Benita-Rinne. Und diesmal haben wir einfach wirklich frei improvisiert, völlig frei improvisiert. Auch nicht, Carla kam mit einigen Freunden auch an und es war eigentlich auch sehr angenehm, dass die Leute aus Amsterdam und Arnhem noch dabei hatte. Und wir haben nichts abgesprochen, auch nichts geprobt. Aber wir kennen uns, ne? Also Björn sowieso und mit Carla habe ich auch schon so viele Sachen gemacht und das war für mich überhaupt kein Bedenken, dass wir eine Stunde improvisieren können. Was mich jetzt besonders interessiert hatte, diese Räumlichkeit ist von daher interessant, weil es da eben 2 abschließbare oder abschottbare Räume gibt, oder wo man die Tür zumachen kann. Da habe ich dann überlegt, weil mich im Moment gerade so interessiert, ein bisschen die Räume auch zu öffnen, nicht jetzt unbedingt auf einer Bühne zu stehen und dann zu spielen. Und das kennen wir nun auch schon seit vielen Jahren, das ist ja auch nichts völlig Neues, aber in diesem Raum kannst du eben da spielen am Instrument. In diesem Fall war das der Quadroflex-Tube, das ist ein langer Schlauch, der in sich geriffelt ist, also nicht glatt gezogen, sondern der hatte so eine Riffelung innen drin und dann mit einem Altsaxophon-Mundstück, dass du draufschreibst, passt das ganz genau. Und dann kannst du so wahnsinnige, fast schon elektronisch klingende Sounds machen und die wollte ich von weit her spielen. Und wie das dann manchmal so ist, die Ansage machte dann nicht Wolfgang Stockmann, dem ich das so erzählt hatte, sondern das machte Carsten Dahne. Und dann war ich in dem anderen Raum und hörte das nicht alles so richtig. Und dann fing die schon auch an zu spielen, während ich im anderen Raum anfing zu spielen. Ich liebe solche Situationen, weil das eigentlich unvorhersehbare Situationen sind. Eigentlich sollte es so sein, dass ich mit diesem Klang da reingehe und wir dann anfangen zu dritt zu spielen. Aber das hört man bei der Aufnahme eigentlich auch ganz gut raus. Mhm. Wollen wir gleich mal die Aufnahme hören? Ja, okay, ja. Gut, dann spiele ich die mal an. Das erste Stück des Trios Carnage mit dem Titel Carnage 7. Carnage 7 ist ja schon ein Hinweis darauf, dass es schon öfters stattgefunden hat. Ja. Ne? Mit Hannes Wiener, der heute im Studio ist, Carla Czenki, ja, und Björn Lücker. Ja. Also Carnage kam eigentlich, also Carnage oder Carnage, das heißt ja eigentlich Gemetzel, glaube ich, oder ja? Sowas ähnliches. Es kam eigentlich deswegen zustande, weil ich vom ersten Konzert ein Bild von Paolo Uccello ausgesucht hatte, hier für dieses Festival-Heftchen, dieses Herrliche, was es ja immer gibt. Und ich ja, liebte schon als Kind diese Bilder von dem Uccello, dieses Schlacht bei San Ramino, gibt es 3 Stück. 2 habe ich davon auch gesehen, in Paris im Louvre hängt 1. Und dann hat Carla das gesehen und sofort diesen Namen gesagt. Also das war auch nicht geplant. Ach so, also das hat jetzt irgendwie nicht mit Gemetzel irgendwas zu tun. Aber das Bild zeigt das schon. Obwohl ich glaube, die wenigsten wissen, dass das Gemetzel ist. Ja, aber das ist so ein, eigentlich ist es ja ein Bild, was völlig, wenn man die Brille nicht aufhat und kurzsichtig ist, ist es wie ein Pollock-Bild fast. Ne? Es sind irrsinnige Sachen drin. Und auch interessierte eigentlich Perspektive auch damals. So der Romanienzeit, war Celle einer der Ersten, der das so erforscht hat und in seine großen Bilder reingebracht hat. Naja, und dann hatte das, war das so ein Aufhänger, dann das zu nehmen und sich zu entscheiden. Man muss ja irgendwie einen Namen, dann manchmal muss man vielleicht auch nicht, aber war so. Mhm. Und das, was man jetzt vielleicht, kann ich, das haben wir ja eben gerade kurz schon besprochen im Off, dass da so ein Thema vorkommt, das ist jetzt auch nicht geplant gewesen. Das ist jetzt ein Stück aus so, ich habe so ein Haiku-Songbuch geschrieben. Das sind 21 Stücke, 1 bis 21. Und das sind so kleine japanische Dreizeiler. Und die habe ich mal, also nicht vertont im Sinne, sondern Songs geschrieben. Mit einem Bild immer dazu. Also es gibt das Bild, es gibt die Poesie, also das Gedicht. Und es gibt eine Melodie, die man vorwärts und rückwärts spielt. Mhm. Also spiegelt auch. Und was mich schon interessiert ist, man kann das spielen, man kann darüber improvisieren oder einen eingefrorenen Sound spielen, weil ein Haiku ist ein Bild bewegter Ruhe, eigentlich auch so eine eingefrorene, wie eine Image. Und in dem Fall habe ich das aber nicht haben wir das nicht vorbereitet oder ich habe das einfach konfrontativ reingespielt. Und was dann passiert, da ist natürlich die Frage, was ist Improvisation, was nicht. Man spielt hier zum Teil auch Sachen, die man kennt, völlig ohne einen Hintergrund geht es ja gar nicht. Und was ich jetzt auch in den letzten Konzerten gehört habe, zum Teil waren ja sehr komponierte Geschichten, was Bestandteil der akustischen Arbeit sein kann, wie alles andere auch. Und dann völlig offene Sachen und Sachen, die parallel passieren. Das fand ich bei eurem Performance-Auftritt mit dem Peter Heber auch sehr interessant. Hm. Dass die Sachen einfach nicht, dass die einfach nebeneinander existieren. Weil das ist das, was von mir aus kann man auch sagen, Cage hat das zum Teil auch mit reingebracht, so dass Dinge von draußen, die man hört, als akustische Dinge wahrgenommen werden, anders als dass es Hintergrund nur ist. Mhm. Mach mal leiser und so, wir sprechen jetzt oder so, sondern das ist einfach, wenn man redet miteinander, dann geht es ja auch manchmal drunter und drüber. Und diese Parallelität, das einfach so ein Stück einzuspielen, zu gucken, was dann passiert, das fand ich spannend, als ist eine andere Form, sowas zu spielen, so eine Idee. Das ist ja eine Idee, die man dann so rausstellt. Ne? Und dieser Satz von Lacey, der beschreibt ja eigentlich auch ganz interessant den Unterschied, obwohl weder wird dadurch definiert, was Improvisation eigentlich ist, noch wird definiert, was Komposition ist. Aber was er beschreibt, und dadurch wird es eigentlich wieder klarer, ist der Unterschied von diesen beiden Dingen. Also das ist da einfach eine Diskrepanz, aber so eine andere Herangehensweise ist, dass du so viel Zeit hast, wenn du was komponierst und das dein ganzes Leben lang bearbeiten kannst, an einem festgeschriebenen Stück, oder wenn du improvisierst, dann ist es einfach nur wirklich das, was in dem Moment stattfindet. Ja, ist natürlich auch eine andere, also für die Interpreten, also bei Komposition ist ja meistens irgendwie so eine Rollenverteilung. Es gibt den Komponisten, ja. Die Interpreten, manchmal ganz selten, mittlerweile ist der Komponist auch der Interpret, aber meistens ist die Rollenverteilung und dann ist eben auch die Frage, was machen die Interpreten mit dem, was der Mensch da komponiert hat. Und, ja. Aber selbst auch in der neuesten Musik immer wieder zu hören, das hörst du ja auch, oder wir alle hören ja auch neuere Musik und die dirigiert wird. Ja, also da gibt es ja, dann, kannst du dich an Cardio erinnern, der Treatise damals geschrieben hat, 67, und der ja Konzertpianist war allerhöchster Güte und der einfach von diesem Dirigat nicht mehr, also der genug hatte und davon weg wollte. Und das ist, finde ich, der entscheidendste Moment eigentlich, ob jemand, dann ist er der Gruppenführer oder dergleichen, oh Gott, das Wort jetzt schon benutzt, da muss ich gleich wieder irgendwie entschuldigen, aber also der Dirigent oder das Dirigat da, und dann guckt man dahin, das ist so... schon ein völlig anderes Ding. Und deswegen also konkrete Melodien oder konkrete wieder sie repetierender Ablauf von einem musikalischen Ereignis kann man ja zum Teil dann auch schon als Stück bezeichnen, muss es aber nicht sein. Und wenn man das einwirft, ist die Frage, nimmt das jemand anders auf oder kann er einfach das weiterverfolgen, was er im Kopf hat? Also das weiter besprechen oder weiter ausdrücken. Und dieser Moment, den finde ich eigentlich ziemlich spannend, weil in der Improvisationsmusik, die wir ja vielleicht auch schon in den letzten Jahrzehnten oder früher auch viel gemacht haben, früher hat man das dann Free Jazz genannt, Ornette Coleman wollte das nie, dass seine Platte damals so hieß, das hat dann der Atlantik gemacht. Ne? Aber dieses freierer Jazz, dann war es improvisierte Musik, und dann hat sich das immer weiter entwickelt und befreit davon auch. Alle möglichen Dinge sind ja heute möglich, Elektronik und dergleichen mehr. Und dann plötzlich aber ein Moment, wo eigentlich der gewissen Leere im Kopf der mit teilnehmenden Spieler zu konfrontieren mit einer Repetition, mit einem, in dem Fall einem Thema. Das ist für mich, das war nicht klar, was passiert. Hm. Ja, auf der anderen Seite kennen Sie ja, glaube ich, die Stücke auch, oder? Naja, Björn schon. Björn auch. Und war ihm frei, da hast du recht, Carla weniger. Also sie hat das ja auch nicht angefangen zu singen oder so, sondern sie hat dann so ein interessantes Instrument, das ist jetzt keine Melodika, sondern so eine Diamonika oder so ähnlich heißt das, dämonisch. Und Björn hat die Möglichkeit, die Freiheit darauf einzusteigen, was er zum Teil ja getan hat, oder zum Teil auch das, was er am Anfang gespielt hat, einfach zu erweitern. Oder dieses Klangspektrum ist sonst anders, wenn ich mit ihm dieses Stück direkt konkret spiele. Ach so, okay. Ne, und wir uns treffen und das machen wollen, dann klingt das dann schon wieder auch anders. Ne? Okay. Ja, wir haben auch eine ganze Reihe von Instrumentarium dabei gehabt. Also ich spiele ja nicht nur Saxophon jetzt, oder in diesem Fall den Schlauch, sondern ich hatte dann noch Trompsax, das ist ja so eine Mischung aus einer kleinen Pockentrompete und Sopransaxophon-Mundstück, was dann ich Trompsax nenne, also ein Hybridinstrument. Wassertrompete, also ich spiele manchmal Trompete in Wasserbehälter rein, Schüsseln und Klangschalen dergleichen. Und dann auch noch die chinesische Sheng, Shang, also die Mundorgel. Das ist in dem Fall, habe ich das am Ende jetzt gespielt, eine 21-pfeifige Mundorgel. Also ein Durchschlagzungeninstrument. Das ist auch nicht so jedem bekannt, aber in der traditionellen chinesischen Musik, wie auch jetzt mittlerweile in der neuen Musik, immer häufiger eingesetzt. Und ich habe dann auch noch eine koreanische Oboe gespielt, Piri. Und Carla hatte auch, also die erweitert ihre Stimme auch mit allerlei Instrumentarium, was sie dabei hat. Klarinetten, nicht Mundstück, sondern diesen Tube vorne, ne? Also die Trichter. Ach so, okay. Ja. Zum Beispiel, oder verschiedene kleine, sie hatte, glaube ich, eine Kalimba auch noch dabei. Und manchmal ist es so, wir haben das auch nicht vorbereitet, sagen wir, die Kalimba klemmt jetzt gerade gut mit der Piri zusammen, aber das war dann so. Also das Instrument, also auf den Tisch zu gucken und zu sagen, was für ein Instrument ich jetzt wähle, das ist auch schon so ein Ding für sich, was bei einer Vorbereitung, wenn du eine grafische Partitur hast oder wenn du einen Ablauf hast, wo du genau weißt, welches Instrument du hier spielst, ist ein ganz anderer Zustand. Als da reinzugreifen und zu sagen, das ist jetzt das, was ich denke in dem Moment, mein Wort ist. So. Ja, man kann es nicht analysieren, oder sollte man vielleicht auch in dem Moment nicht analysieren. Nee, sollte man nicht, aber es ist einfach, ich finde es schon toll, sich auch mal zu überraschen. Man kann für mich auch sagen, dass es ein kindliches oder naives Vorgehen ist, einfach da so reinzugreifen, aber das ist es auch, was manchmal reizt. Also was nicht vorbereitet war. Das ist eigentlich. Ja, aber gut. Also ich denke, du hast ja schon eine gewisse Erfahrung mit den ganzen Instrumenten. Also insofern ist es schon so ein bisschen. Das ist klar. Das, ja, natürlich. Bearbeitet. Das ist klar. Und es ist ja auch in dem Moment die Frage, was für ein, das nicht, das kann Missverständnis gibt, wenn ich so ein Stück dann reinspiele, das soll jetzt auch nicht kontra sein. Also jetzt sagen wir mal genau das Gegenteil sein und mal sehen, was dabei herauskommt. Das kann sehr spannend sein, auch von dem Energielevel, wie man was spielt. Es kann aber auch sein, dass man, wenn man sagt, das passt jetzt gerade dazu, wenn man also mehrere Instrumente hat, das zu etwas führt, was man kennt. Also wenn man so viele Instrumente auch spielt, wie ich ja, du spielst ja auch sehr viele Bassinstrumente, und man hat die dabei, dann ist es immer doch für mich jedenfalls immer die Frage, wenn es Improvisationsmusik ist, also improvisierte Musik ist, mit anderen auch, wenn man Solo spielt, ist es wieder was anderes. Und welches Instrument nehme ich jetzt? Also dieser Moment, sich zu fragen, was ist das jetzt eigentlich, das mich dazu treibt, das Instrument jetzt zu nehmen, zu spielen, weil es ist ja auch wie eine Reise. Zum Teil ist es ja auch eine Klangreise. Man weiß nicht genau, wir haben jetzt da aufgehört, weil dann gab es auch eine kleine Ansage von mir, das hatten wir dann schon so besprochen, dass wir nicht einem durchspielen, sondern wir haben schon mehrere Takes gespielt, eigentlich kann ich sagen. Ja, gut, die anderen Instrumente, das hat ja auch immer ein bisschen, bei dem einen ist das möglich, bei dem anderen ist was anderes möglich und das fehlt einem vielleicht bei dem einen Instrument und dann kommt man auf die Idee, das andere Instrument zu spielen. Ja. Ne? Ja. Ein bisschen Organisches, finde ich, gibt es dann auch noch. Also was weiß ich, ich glaube, ich könnte jetzt nicht ein ganzes Konzertset nur so ein tiefes Instrument spielen, weil es irgendwie auch, fühlt sich auch so ein bisschen anstrengend dann vielleicht. Naja, das ist nicht lustig oder lächerlich, sondern das stimmt, das ist es ja auch so. Das ist Handwerkszeug ja auch irgendwo. Und diese Instrumente, die ich jetzt da gespielt habe, die haben 5 oder 6 verschiedene Ansätze. Also eine Oboe, der Quadrofeldschlauch ist sehr, sehr, sehr anstrengend zu spielen. Diese fast schon manchmal delfinartige Klänge kommen, das habe ich jetzt deswegen nicht aus, das ist ein reiner Zufall gewesen, das Instrument habe ich geschenkt bekommen in einem Barnehmer Heiburg damals in Lüneburg, das war so eine Galerie. Und ich bin da mit dem Gunnar Gerlach da noch hingefahren, der hat eine Ausstellung und ich hatte den Schlauch vergessen. Und zurückzufahren im vollgestopften Elbtunnel ging nicht. Wir mussten da hin, das war so eine Mittags-Matinee-Veranstaltung. Und als ich da ankam, habe ich gefragt, haben Sie einen Schlauch? Sie haben nämlich zufällig einen langen Schlauch. Und ja, da liegt im Garten. Und dann war das dieser Schlauch, den ich jetzt seit, was weiß ich, 25 Jahren mit zunehmender Begeisterung und Werkse spiele. Weil der ist so geriffelt innen drin. Also fast so wie so ein, man sagt so gezogene Läufe bei Musketen. Und nicht glatte, sondern deswegen, also wenn du so einen Plastiklausch spielst, dann machst du, kannst du das alles spielen. Aber dieser Raum, kam sofort da, und Carla hat das natürlich schon auch aufgenommen mit ihrem Gesang. So, das ist so ein Teil, was ich besonders liebe, um da wieder mit in die Verbindung zu kommen, die Gestaltung von Improvisation, das sind ja auch Gestaltungsprozesse, dass sich das zum Teil verbindet, man wirklich nicht weiß, was hat man jetzt gespielt. Ist sie das gewesen oder eben ich das gewesen? Beim letzten, bei dem nächsten Stück, was wir jetzt vielleicht noch einspielen, ist zum Beispiel, das war so eine Art Zugabe noch, da habe ich Shen gespielt und sie spielte ich glaube, auf diese Harmonika. Und da habe ich zum Teil auch nicht bei dem ersten Anhören gewusst, wer was spielt. Ne? Okay. Ja, hören wir mal rein. Ne? Gut. Das letzte dann, ne? Ja. Thank you. Ja, das war nochmal Kala Czenki, Björn Lücker und Hannes Wiener, der heute im Studio ist. Wir haben gerade darüber gesprochen, über das Konzert Carnage 7 am 10.06. im Stückwerk in der Admiralitätsstraße. Ja, das war ja schon auch sehr intensiv, also intensiv auf eine, oder auch sehr gespannt und sehr, wie soll ich sagen, hat immer so eine Balance behalten. Es war jetzt irgendwie, dachte ich zwischendrin, oh, kommen jetzt so Ausbrüche von der Stimme, aber nein, dann kam das auch wieder irgendwie so, blieb so die Spannung erhalten und das fand ich schon sehr gelungen. Toll. Also das ist interessant, dass du sagst, Ingrid Hölzle war ja auch, da waren ja auch Leute da, die danach mit uns geredet haben. Und was mir eigentlich ganz gut gefallen hat beim Konzert oder bei den Aufnahmen jetzt, ist es, dass es irgendwie tatsächlich so eine Art Balance hatte. Es war bis, also auch der Moment, bis zum ganz, ganz wenig spielen und mit Ruhe auch. Aber dass es nie ausbrach und dann diesen Fluss immer weiter ausgebreitet hat, also was man so kennt, mhm. wenn man frei improvisiert ist. Mhm. Also es gibt ja den Moment, das, da war ja nichts drüber, also vorab gesprochen. Und ich finde es immer, was mich interessierte, weil es war dann auch, es war jetzt noch ein Nachtkonzert, dann ist eine bestimmte Situation da, wenn dann sehr eng Leute sitzen und ziemlich konzentriert zuhören, dann ist auch sowieso schon so eine gewisse Spannung da. Es kommt dann mal in einem Raum an, wo man was macht, ne? Und dass das eigentlich so eine, ich würde mal sagen, so eine Balance behielt, also dass es nicht richtig ausbrach und dann ewig weiter so ging. Und man muss auch zum Schluss kommen. Zum Teil. Also irgendwann hört es auf. Und man diesen Drahtseilakt manchmal bei freier Improvisation ist eine Kunst zu finden, den Abschluss zu finden und das nicht ausbrechen zu lassen. So. Mhm, und das bedeutet aber auch, dass man manchmal was spielen will oder vielleicht an dem Klang drin bleibt, der auch angenehm ist oder der gelingt oder der irgendwie eine Spannung hält. Dass man den, also das Tolle ist ja bei diesen Haikus auch, um da auch drauf zu kommen, dass es aufhört und dass es nur drei Sachen sind, dann weiterwirkt. Mhm. Und nicht zu Ende erzählt wird. So. Das ist das eigentlich, was zum Teil mich auch noch sehr interessiert. Also die Sachen nicht bis zum Ende ausspielen und sich total verausgaben. Oder so. Was man ja vielleicht in einer bestimmten Zeit kennst du ja auch noch früher gemacht hatte oder was in sonst wie bei Ascension. Das hatte ja seinen intensiven Level und Berechtigung und alles, aber... Ja, gut, man kennt die Aufnahmen, also bei den Aufnahmen gab es auch einen Anfang und Ende. Ja, klar, aber live war das wahrscheinlich noch wieder anders. Naja, bei dem Moment, also was ich ganz schön fand, dass sie erhebt die Stimme an, sie hat ja auch eine Kassu gespielt, das ist das, was sie von verwechselt hat, damit die Harmonika, also die Kassu, die sich so ganz schön mit der Schenk verbindet. Und dann singt sie und benutzt die Stimme und kräftiger auch und bleibt und geht sofort zurück. Mhm. Also sie macht das eigentlich nur einen Moment wie ein Farbklackton, so wie ein gemaltes Ding. Und dann ist es aber auch nicht ausgemalt und ewig weitergemacht. Das hat mir eigentlich ganz gut daran gefallen. Mhm. Ja. Ja, schön. Gibt es bald wieder Konzerte mit dir? Ja, ich habe, toll, dass du mich darauf fragst, ich dachte schon. Also das nächste ist auch schon relativ bald, und zwar in der M6-Galerie, zu einer sehr, hoffentlich, oder ich denke ich auch, sehr schönen Ausstellung von Barbara Pier und Detlef Klein. Das war Detlef, der damals die M6-Konzerte gemacht hat auch. Mhm. Die stellen machen eine Ausstellung mit Bildern von ihnen, das heißt das verdammte Rot. Ich habe sogar von Barbara gehört, man kann sich da auch rot kleiden, wenn man will. Das ist nicht meine Idee. Also da mache ich ein Solokonzert und da werde ich aus dem Heiko-Songbuch mit Sopransaxophon hauptsächlich Stücke spielen. Mhm. Diesen eingefrorenen Klang werde ich vielleicht mit anderen Instrumenten wie Scheng und Trompsax und machen. Aber da spiele ich und dann am 1. Juli auch wieder in diesem Ort. Da ist ein großes Fest und zwar das Admiralitätsstraßenfest. Wird Carsten vielleicht jetzt freuen, wenn er dazuhören sollte. Da spiele ich eine Klang-Suite, also eine Reiskocher-Suite mit dem Namen Der Gesang des Reiskochers. Also da benutze ich einen Reiskocher auch, stelle den an, spiele in verschiedenen Instrumenten auch dazu und auch da drin. Also da wird auch Reis gekocht, das ganze Ding dauert ungefähr 25 Minuten. Und man sieht es und man hört es. Ach so, auch das wird auch abgenommen, ne? Diese Reiskocher. Das habe ich mit Tintin auch schon mal gemacht. in Pferde. Aber das machst du auch solistisch? Das mache ich solistisch, ja, das ist Solo. Okay. Und damit ist also, wenn die Leute, das wird wahrscheinlich, die Galerien werden offen sein und Westwerk vielleicht auch offen sein. Das ist das ganze große Festival da in der Straße. 1. Juli. Ja, und das wird aber nachmittags wahrscheinlich sein. Das wird noch bekannt gegeben, vielleicht 16 oder 18 Uhr. Und dann werde ich einen zweiten Teil spielen, wo ich improvisiere. Mit Saxophon, weil da spiele ich überhaupt kein Saxophon. Ach so, okay. Da spiele ich eigentlich nur Instrumente, die man dann in irgendeiner Weise auch in diesen Reiskocher reintunken kann. Ne? Aber ist es nicht heiß, der Reiskocher? Das ist schon heiß, ja. Ja, ich sauge es nicht an. Ich sauge es nicht an. Vielleicht gibt es danach auch den Reis noch mit ein paar eingelegten Rettichstücken und so. Okay. Ja, ich habe das bei Manfred Korbot, als Manfred Korbot, ein bekannter Künstler, den wir auch beide kannten, der ist ja gestorben und der ist letztens eine Buchvorstellung gewesen im Westwerk, da habe ich das auch schon mal gemacht. Und das hat auch nicht ganz gut funktioniert. Na ja, gut. Und die liebe Shimu oder Dong Cho, die hat mir noch gesagt, oh, das sah so toll aus mit dem ganzen Dampf. Und das ist auch so, dass es eine Entwicklung gibt beim Reis, bei diesem Reiskocher. Das ist also nicht von Anfang an, sondern das fängt ganz langsam an und steigert sich dann. Wenn du dann noch den Deckel abnimmst, um da rein mit dem Quadroflex-Schlauch zum Beispiel reinzuspielen, das klingt das auch wieder ganz anders, als wenn du nur ins Wasser reinspielst. Ach so, okay. Ist eine spannende Sache für mich. Ja, da, also diese beiden Sachen sind da und dann habe ich dir ja auch schon erzählt, das muss ich jetzt hier loswerden. Ich habe von Elena Victoria Pasteur, die auch morgen oder übermorgen spielt, so eine wunderbare Flöte aus dem Dschungel aus Venezuela mitgebracht bekommen. Die war bei Indigenen dort und hat mir zwei Flöten mitgebracht. Ich bin jetzt nicht der Flötenmensch, weil ich brauche mehr so Widerstand wie Trompete und Saxophon. Das ist eine ganz andere Sache. Flöte ist ein schwieriges Instrument. Mhm. Aber diese indigene Flöte, die ist ungefähr so groß, kann ich jetzt natürlich nicht zeigen. Vor allem die Nest muss ich das erklären. 70 Zentimeter. Und hat ungefähr hat vier Löcher, also und einen oben ein Blasloch. Und das spielst du eigentlich so an wie so eine Nai. Das hat kein Mundstück. Und das klingt völlig anders als sämtliche Bambusflöten, die ich aus dieser Gegend irgendwie kenne. Also keine indische Tonleiter, auch keine Pentatonik, völlig anders. Total interessant. Eher so ein bisschen wie eine Shakuhachi, mit sehr viel Atmen. So, und mit ihr werde ich auch, habe ich eine Performance zusammen gemacht in so einer Art Bedürfnisanstalt, wie sie in Altona ist, in Harburg, in der Nähe vom Bahnhof dort. Ach so, Vettel, kannte ich vorher auch nicht, und hat sie eine Ausstellung gemacht. Und da habe ich gemerkt, dass dieses Instrument so einen extrem interessanten, schönen Klang hat. Und da das aus diesem Dschungel kam, aus den Indigenen, und ich mich seit gestern oder vorgestern beschäftige mit der Juliane Köpke, das ist ein Mädchen, die ist 1971 mit dem Flugzeug abgestürzt und hat das überlebt. Wir haben darüber gesprochen, Werner Herzog hat einen Film gemacht und sie eine extrem irrsinnige Situation erlebt hat, von 3000 Meter abgestürzt und das überlebt und dann 11 Tage durch den Dschungel geirrt oder 10,5. Und dabei hat ihr der Ruf eines bestimmten Vogels geholfen, den Flussmündungslauf. Also sie ist im Dschungel aufgewachsen und konnte das von daher hören und wusste, wenn dieser Vogel, so, dem muss sie nachgehen, diesem Geräusch, dann kommen Gewässer, befahrbare. Ja, das hat am Ende dann auch geklappt, weil es wirklich eine abenteuerliche Geschichte ist. Ja, du hattest mir den Film zugeschickt. Und ja, von Werner Herzog, ein sehr, sehr, sehr toller Film. Wings of Hope, die Schwingen der Hoffnung, oder wie Johanne vom Himmel fiel. Kann man sich angucken, kann ich nur empfehlen, weil jetzt gerade vier Kinder im kolumbianischen Regenwald, um darauf zurückzukommen, überlebt haben, mehrere Wochen. Und dieser Klang von diesem Vogel, den bin ich jetzt nachgegangen, und das ist eigentlich kein Gesang, sondern es ist ein archetypischer Vogel, der eigentlich mehr oder weniger das Leben gerettet hat, der macht sowas, eigentlich fast wie so ein Raucherhusten. Und da sie auch Wasser hörte, das war dann auch ein Anzeichen, dem Wasser muss ich nachgehen, tropfen, habe ich mir gedacht, also irgendwie muss ich, auch wenn ich sie jetzt nicht direkt fragen will, vielleicht oder mal sehen, habe ich vor, jetzt so eine Klangsuite zu machen. Also mit nicht 1:1 diese Geschichte nachzuspielen, das ist ja albern. Aber diese Geräusche, die da sind, die sind schon sehr interessant. Also sie muss auch die ganze Zeit mit diesen Geräuschen in dem Urwald da, die hat nichts anderes gehört. Dann haben wir in den ersten Tagen flogen die Flugzeuge noch rum und sie hörte Helikopter. Das hört dann aber auch, was ein Zeichen war, dass man die Suche eingestellt hat. Ne? Und sie hat mit diesen Tieren da ihre Jugend verbracht, ein Teil jedenfalls, und das hat ihr nachher das Leben gerettet. Und sie ist so eine engagierte Person, dass sie da in dieser Bangurana-Station sich um die Rettung des Regenwaldes kümmert und um die Fauna und Flora, um die Tierwelt dort, dass ich dachte, irgendwie muss ich mal sehen, dass ich das vielleicht zusammenstelle und irgendwie eine Aufführung mache. Achso, aber da ist noch nichts Konkretes geplant. Naja, ich sammle diese Ideen jetzt und werde dann vielleicht auch Instrumente damit benutzen, die vielleicht diese Sachen mit aufgreifen können. Mhm. Vielleicht auch, also diese Kähne zum Beispiel, die kommt ja auch aus dem Dschungel, aus Laos. Ist auch eine Mundorgel, also diese Töne. Ach so, okay. Diese Sheng hat ja direkten Kontakt zu Vogelstimmen auch, weil eigentlich eine Geschichte ist, wie dies entstanden ist, dass eine Prinzessin weggegangen ist, weil sie mit dem Bauernsohn nicht verheiratet werden durfte. Der Kaiser wollte das nicht. Dass sie in den Dschungel gelaufen hat, sich genau wie Johanne Köpke verlaufen. Natürlich in einer anderen Situation, nicht so dramatisch. Und hat dann da gesessen und geheult. Und dann hat ein Vogel gerufen, und weil sie sich verlaufen hatte, und hat ihr... dann hat sie einen Grashalm genommen, den umgeknippt, wie wir das kennen, und Töne gespielt. Diese Grashalm-Geschichten, die ich nie konnte. Und dann hat er geantwortet und hat sie dann nach Hause wieder geführt. Ach so, als sie das dann vorgespielt hat, ihrem Vater, der überglücklich wurde, durfte auch mit den Bauernmenschen heiraten, kam der Hofmusiker an und hat dann die Sheng gebaut. So, okay. Also der hat das dann übernommen. Das ist eine schöne Geschichte. Das ist eine schöne Geschichte, das sind halt Mythen, ob die stimmen oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Aber das zeigt die Verbindung von diesen für uns jetzt vielleicht exotischen, viel, viel älteren Blasinstrumenten, als wir sie ja kennen. Das ist ja 1000, 3000 Jahre alt. Ich weiß gar nicht, ob es vielleicht so vergleichbare oder man die auch mal in Westen exportiert wurden. Das, ja, das ist so interessant. Ich weiß nicht, ob wir es mal, ich hatte eine CD mal mit alten Aufnahmen von also noch ganz, ganz Wikinger-Musik mit Luren und so weiter. Das ist aber noch älteren Musiken, die hätten so Bullrohrer. Also hier im Norden, auch in Skandinavien, das waren so Steine, die man an Schilf dran flocht. Das konnten die und dann so schwang. Also. Wie wir das zum Teil mit Schläuchen gemacht haben. Die im Grunde genommen dann vielleicht schon so die Tiergeräusche, Rinder und dergleichen imitierten. Aber zum Teil ist die Musik so minimalistisch, auch mit Muscheln und dergleichen, dass man denkt, das ist neue Musik. Naja, finde ich total interessant und spannend. Also die geht jetzt ganz weit zurück. Naja, verstehe, klar. Also das, ich will das ja jetzt nicht imitieren, diese Urwaldgeräusche, das nicht, aber wie einem was inspiriert oder diese ganze Geschichte auch. Ich habe Aufnahmen damals auch im Schwarzwald immer viel gemacht. Mit dem alten Professional Sony Walkman noch bin ich an die Urach gegangen. Das war so ein ganz kleiner Nebenfluss, der Fluss dann so Richtung Freiburg hoch und mitten im Wald auch, und war fasziniert von den unglaublichen Geräuschen, Glucksen, und da waren so Steine, wo sich das dann so sammelte und dann weiterfloss, und die Geschwindigkeit ist, also das habe ich stundenlang aufgenommen. Gut, da bist du im Prozess praktisch, das zu entwickeln. Ja, oder ja. Ich denke schon, dass ich das irgendwann mal, da gibt es dann auch ein Skript davon, aber das ist dann mehr so visuelle Musik, würde ich sagen. Okay. Also ich benutze dann keine Noten, aber man kann ja bestimmte Anweisungen geben, so wie das, das kennst du ja. Ja, klar. Blatt auch Bilder, und das Ganze ist so, die Geschichte ist so irrsinnig von dieser Frau. Und der Film, der zeigt das eigentlich alles sehr gut. Ja, man kann den bei YouTube sehen. Man kann auf YouTube das angucken von Werner Herzog. Vielleicht freut er sich auch. Und der 1998 sich einfach angerufen, und er wäre damals im gleichen Flugzeug gesessen, hatte Glück gehabt, dass er mit seiner Filmcrew wollte er Aguirre, der Zorn Gottes, drehen, was er dann auch tat, während sie noch im Wald, im Dschungel rumirrte. Und dann hat er natürlich eine Verbindung dazu gehabt. Und hat sie gefragt, und sie brauchte eine gewisse Zeit. Aber da sie seine Filme kannte, hat sie dann zugesagt, und das hat ihr dann auch sehr geholfen, was sie dann nachträglich gesagt hat. Naja, sie schildert ja in dem Film, das ist, also, wir gehen jetzt nicht ins Detail, was sie alles an Verletzungen hatte und so weiter, aber dass es schon sehr traumatisch war und dass sie eigentlich sich praktisch nur aufrechterhalten konnte durch so eine Distanz, die sie dazu hergestellt hat. Und, und auch das Reden ist eigentlich auch so ganz fast wie vorgelesen und eigentlich distanziert. Aber das ist wahrscheinlich das, was notwendig ist für sie, dass sie damit überhaupt umgehen kann, darüber sprechen kann. Ja, sie ist auch Biologin und Wissenschaftlerin geworden, forscht da auch in dieser Station, die sie weiterbetrieben hat. Ihre Eltern haben das 1968 gegründet. Und das finde ich auch toll, dass sie das weitermacht. Aber sie hat auch gesagt, du hast recht, dass dieser Film hat ihr, so wie Herzog das gemacht hat mit ihr, total geholfen. Ne? Das kam dann da auch nochmal alles hoch. Und ich meine, ich finde diese Filme von Herzog von deswegen so interessant, so diese Dokumentarfilme auch, weil er wirklich, der hat ja auch über Gesualdo zum Beispiel einen Film gemacht, über diesen wahnsinnigen Komponisten, der seine Frau auch umgebracht hat. Aber man hört dann die Musik, die er benutzt, das ist ganz bewusst eingesetzt, oder die Geräusche, die vor Ort sind. Die sind immer sehr, sehr intensiv. Das unterliegt er nicht mit irgendwas. So, da waren dann zwar schon auch Wagner-Sachen dabei, aber das ist dann so seine Vorliebe für Rheingold. Ja, gut, aber dieses, ich habe davor, wie gesagt, ein Stück zu machen, mal sehen, eine Widmung, vielleicht eine kleine Hommage an sie, und Da werde ich auch die Musiker fragen, ob die mitmachen. Und dann das ist super. Ja, vielen Dank, dass du im Studio warst. Ja, das war sehr spannend. War sehr nett, danke. Und ich mache dann gleich weiter mit Aufnahmen, die ich schon angekündigt habe. Jetzt die erste Aufnahme ist von 2.6., also vor 2 Wochen, genau. Da war der Beginn von Blurred Edges und gespielt haben Kriton Bayer, Daxophone, Roy Carroll, Transducers und Andrew Levine, Theremin und andere Elektronik. Ein Konzert, das stattgefunden hat in Maria Magdalena. Ich weiß gar nicht, was das für ein Ort ist, ob das eine Galerie ist. Und ich habe aber eine Aufnahme und die hören wir jetzt. Thank you. Ja, so der Mitschnitt von dem 2. Juni. Und es geht gleich weiter mit einem Mitschnitt, der länger ist. Den werde ich natürlich nicht ganz ausspielen. Nee, der ist nicht länger. Jetzt habe ich was verwechselt. Das nächste Stück ist von Oblique Noir. Oblique Noir, aka Helge Kaul, haben am 2.6., also 2 Stunden später gespielt in der Hörbar. Es war noch ein anderes, mir fällt der Name jetzt nicht ein, Irma, glaube ich, hat noch da gespielt. Und Oblique Noir hat mir einen kurzen Track zugeschickt von 5 Minuten 20 Sekunden. Und das hören wir jetzt. Das ist Mimesis 1, eine Komposition von Oblique Noir. Thank you. Oblique Noir vom 2.6. in der Hörbar. Und es geht gleich weiter mit einem halb, nach der elektronischen Musik, mit einem halb akustischen Konzert. Und zwar Rudi Fischer-Lehner und Percussion und Andrew Devine, den hatten wir gerade schon gehört, Synthesizer Continuum Theremin, haben ihr Projekt Schienenzeppelin wieder zu Gehör gebracht und diesmal allerdings in der Gender Soziale am 3. Juni. Und davon gibt es einen Mitschnitt, den Andrew mir zugeschickt hat, und das hören wir jetzt. Thank you. nach dem Schienenzeppelin-Projekt mit Rudi Fischerlehne und Andrew Levine am 3.6. im Centro Sociale, geht es weiter mit einem Trio Rum Snake. Das sind Elena Victoria Pastor, Stimme, Michael Steinhauser, Sound Installation, Theremin, Electronics. Dabei war noch David Huss, Multitemporal Synthesizer und Butt Shakers. Das ist ein langes Stück und das hatte ich vorher im Kopf, als ich vorhin gesprochen habe, dass es ein längeres Stück ist, wo ich einen Ausschnitt nehme. Also ich nehme jetzt auch so irgendwie so 5-6 Minuten von Rum Snake mit dem Hinweis, dass ab 24 Uhr die Klingt-in-Nachschleife spielen wird mit den ausgespielten Stücken, die auch bei der Ankündigung jetzt aufgelistet sind, wobei die 5 Stücke von Hannes Wienert dann ziemlich kurz vor Ende zu hören sind. Aber die anderen sind alle so in der Reihenfolge, wie ich sie angekündigt habe, auf der Webseite. Die Webseite hat den Titel www.hierunddaa.com. Und da bei Klingding, also dem aktuellen Eintrag, kann man die ganzen Tracks sehen, praktisch wie eine Playlist. Und man kann auch noch auf die zugehörigen Links auf die Webseite vom Verband für Aktuelle Musik Hamburg gehen, www.blurrededges.de oder vmh.de mit mehr Informationen zu den Musikerinnen und deren Konzepten. Jetzt aber Rum Snake mit einem kurzen Ausschnitt. Thank you. Ja, leider ist die Zeit schon ein bisschen weit fortgeschritten, weshalb ich das mal ausblende, aber den Hinweis nochmal in Erinnerung, es gibt nachher die Klingling-Nachtschleife, wo alles gut zu hören ist. Ich gehe jetzt weiter mit einem Stück, eigentlich mit zwei Stücken, mal sehen, ob ich mir beide Stücke jetzt irgendwie, ja, es wird mit der Zeit ein bisschen knapp, mit einem Stück als Kontrast, einem Cembalo-Stück, Bora de Vidala, mit lichter Elektronik von Viktor Piano, von Elena Kordgina gespielt. Und das war am 6.6.2023 ein Abend im Künstlerhaus Faktor mit eben einem Quartett, das, glaube ich, so lange noch gar nicht existiert. Ein Hamburger Ensemble für zeitgenössische und multimediale Performance mit Jana de Dreuer, Elena Kordgina, Dimitra Maria Pavlou und Viktor Piano, alle Interpreten, die auch Instrumente spielen und das sehr gut. Und davon hören wir jetzt das Cembalo-Stück Bora de Vidala. Ja, das war Bora de Vidala, gespielt von Elena Corgina, Cembalo. Und sie hat auch mitgespielt bei dem nächsten Stück, ist, glaube ich, von Jana de Treuer in Media Res. Sonst haben noch gespielt Jana de Treuer Saxophon, Dimitra Maria Pavlu Geige und Victor Piano Live Elektronik und Licht. Jetzt also in Media Res. Chromatic Noise Collection mit dem Stück In Media Res. Das war im Künstlerhaus Faktor am 6. Juni. Und am Tag darauf war dann im Künstlerhaus Faktor im gleichen Raum die Präsentation mit Fred Frith und um 21 Uhr dann das Konzert. Die Präsentation gibt es schon auf der Webseite des Verbands für Aktuelle Musik Hamburg, vmh.de, ist der Menüpunkt Präsentation und da draufklicken, dann kommt man zu der Präsentation. Ist auch ganz unterhaltsam, hat schon ein bisschen musikinterne Aussagen, aber ist trotzdem unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen. Am gleichen Ort, einen Tag später, am 8.6. war Frequenzgänge 98, die Konzertreihe von Gunnar Letter organisiert, der E-Bass spielte, Elektronik und Objekte. Dann war noch dabei Tom Diehl, Trompete, Marlis de Backer, Piano, Marina Cirino, Flöte mit Elektronik, Felicie Basilea, Kontrabass und Caroline Cecilia Talone, Elektroakustik, Hurdy-Gurdy. Also Hurdy-Gurdy ist ein Drehleier. Hurdy-Gurdy ist der englische Ausdruck dafür. Da habe ich zwei Stücke davon. Ich werde die ein bisschen abkürzen, weil, wie ihr wisst, die Zeit ist nicht mehr so lang. Bis 24 Uhr. Ich werde ein bisschen überziehen müssen. Auf jeden Fall hören wir jetzt einen Ausschnitt aus einem 1, 2, 3, 4 Quartett mit Marina Cirino, Marlis de Backer, Felicie Basilea und Gunnar Letthoff.

Ja, als zweiten Beitrag von den Frequenzgängen 98 bei Blurred Edges ein Duo mit Tom Deal und Felicie Basilea. Tom Deal ist Trompete, Felicie Kontrabass. Wie gesagt, man hört alles nochmal in ganzer Länge im Anschluss in der Nacht, Klingling Nachtschleife. Jetzt gehe ich gleich weiter zu einem Konzert, was einen Tag später war. Und zwar im Westwerk spielte das Tonart String Quartett, das sind Nicola Gruse Violine, Sven Uber Violine, Manfred Steinke Viola und Krischer Weber Cello. Die spielten 1, 2, 3, 4, 5 Stücke. Mitschnitte habe ich von 1, 2, 3. Einmal dem Stück von Manfred Steinke, 5. Streichquartett. In der Tonartfassung dann von Violetta Dinescu, Allegro Fuocose, und von Ernst Becher ein neues Werk für das Tonart-Stringquartett. In der Reihenfolge hören wir kurze Ausschnitte, die ich zugesandt bekam von Manfred Steinke, und das beginnt jetzt. Das Tonart-Streichquartett mit einem Stück, einem neuen Werk für das Tonart-Stringquartett von Ernst Becher zum Schluss. Und zum Schluss der Sendung ein Ausschnitt aus, der Ausschnitt aus einem Konzert, das ebenfalls mit Tonart zu tun hat, diesmal mit dem Tonart-Ensemble. Das Tonart-Ensemble hat sich getroffen und zusammengespielt mit Franziska Baumann. Franziska Baumann, eine Improvisatorin, die Performance, Vokalperformances inszeniert und komponiert für Vokalensembles. Und einen Ausschnitt, den ich zugesandt bekam, hören wir gleich. Im Tonartensemble spielten Nicola Gruse, Krischer Weber, Georgia Charlotte Hoppe, Ursula Levens, Melanie Mehring, Daria Josifova, Manfred Steinke, Sven Uber, Thomas Österheld und Michael E. Hase. Damit geht die Klingding-Sendung auch zu Ende. Und danach gibt es den Klingding-Nachtmix mit allen Stücken in ganzer Länge ausgespielt, die heute zur Sprache kamen. Und das geht dann, glaube ich, um die 3 Stunden, dann wird es wiederholt. Bis morgen früh, bis das Programm, das Samstagsprogramm von FSK dann zu hören ist. Informationen über die Sendung gibt es bei www.hierunda.com und die Sendung wird so in 3-4 Tagen auch als Podcast nachhörbar sein in Gänze und wann jede und jeder das will. Ich wünsche noch anregendes Hören und noch der Hinweis, das Blurred Edges Festival geht noch bis Sonntag, den 18. Juni. Es sind noch etliche Konzerte, die ausstehen. Und darüber gibt es Informationen unter www.blurrededges.de. Ja, ich wünsche weiter anregendes Hören und viel Vergnügen bei vielleicht den Konzerten. Oh, yeah. Hello.